1. Die Sin Die Visionen, Die Jesaja, Der Sohn des Amos, Über Judah und Jerusalem erhielt, Waren der Regierungszeiten der Judäischen Könige Usia, Jotham, Ahas und Hiskia. 2. Hort, Himmel, und Hort auf, Du Erde. Denn der Herr spricht he ich habe keine Großgesogen und gefordert, doch sie haben sich gegen mich aufgelehnt. 3. Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn, Israel aber erkennt mich nicht, und mein Volk versteht nicht. 4. Wehe der Sündigen Nation, dem Volk wolle schuld, der Nachkommenschaft von Jubeltaten und verdorbenen Kindern. Sie haben den Herrn verlassen, den Heiligen Israels verachtet und sich von ihm abgewandt. 5. Warum solltet er noch weiter bestraft werden, die ihren Abfall fortsetzt? Ihr ganzes Haupt ist krank, und ihr Haus ist kraftlos. 6. Von der Fassel bis zum Kopf ist nichts gesunden Juk, es gibt nur Wunden, Striemen und frisch Verletzungen, die weder jiren it noch verbunden noch mit all behandelt werden. 7. Ihr Land ist verwüstet, ihr Stadt sind durch Feuers erstört. Fremde verzehren ihr Ernte vor ihren Augen und es ist ein Verwüstung, wie sie Sodom wie der Fu. 8. Zion ist nur noch übrig wie ein klein Hut im Weinberg, wie ein einfacher Unterstand im Gurkenfeld, wie ein belagert Stadt. 9. Hat der Herr der Heerscheren uns nicht einen kleinen Rest übrig gelassen, wären wir beinahe wie Sodom und Gomorra geworden. 10. Hort das Wort des Herrn, Herrscher von Sodom. Nehmt die Wei sang Ansiers Gottsen, Volk von Gomorra. 11. Was soll mir die Menschen opfer, sprich der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widen und des Fetz von Mastkalben überdrüssig, das Blut von Stirren, Lammen und Bocken gefällt mir nicht. 12. Wenn kommt, vor mir zu erscheinen, wer hat von Juk verlangt, mein Vorhof so zu treten. 13. Bring kein Wertlosen opfergeben mehr, sie sind mir ein Graul. Neumund, Sabaten das Einberufen von Versammlungen, ich kann es nicht ertragen, wenn unrecht und Festfeier zusammenkommen. 14. Ihr Neumund und Fest hosse ich, sie sind mir zur Last geworden, ich bin es müde, sie zu ertragen. 15. Wenn Johann zum Gebet ausbreitet, wird ich mein Organ vor Juk verbergen, und selbst wenn viel Gebet spricht, hor ich Juk nicht, denn Johann sinvolle blutschuld. 16. Wascht Juk, reinigt Juk. Entfern your Bosen Taten aus meinem Blick. Hort auf, Boses zu tun. 17. Lernt, Guts zu tun. Such gerechtig Keat. Helf den unterdrückten. Schaff den Weisen Rechten verteidig die Witwen. 18. Kommt her, last uns die Sash Klaren, sag der Herr. Selbst wenn your Sunden Charlekrot sind, solen sie schnueiweis werden, sind sie purprot, solen sie wie will sein. 19. Wenn Beret side zu gehorchen, wordet die guten Ertrage des Lands geniusen. 20. Aber wenn Juk waget und ungehorsam side, wordet dirch das Schwert vernichtet werden. Den der Mann des Herrn hat es gesprochen. 21. Ach, why is die eins true stad zur hier geworden, die volle recht und gerechtig keet waren jets volle morder ist. 22. Dein Silber ist zu schlack geworden, dein gutter wine ist mit wasser verdant. 23. Dein beamten sind rebellen und complisen von die ben. Sie al Leiben bestechung und jagen nach Belohnungen, sie verschaffen den Weisen kein Recht, und die Anliegen der Witwen erreichen sie nicht. 24. Die Schaublautet der Sprach des Herrn der Heerscheren, des Machtigen Israels, ich werd mehen meinen Gegnen rächen und Vergeltungen meinen Feinden üben. 25. Ich werd mein Hand gegen dich wenden und den Schlag wie mit Lorge wegschmelzen und all den Blei entfernen. 26. Ich werd den Richter wiederherstellen wie am Anfang und den Ratscheren wie zu Beginn. Danach werd man dich Stad der gerechtig Keat, ein true Stad, nennen. 27. Zion werd dirch recht erlost werden und sein Umkehrer dirch gerechtig Keat. 28. Doch die Rebellen und Sunder werden gemeinsam zuschmettet werden. Diegenigen, die den Herrn verlassen, werden zu grand gehen. 29. Den. EU Vertrauen auf die Terebinthen und denen erfreut hat tet, Werdeuk beskamen und wegen der Garten, die uke gefielen, werdet a rot werden vor Scham. 30. Den assault werden y ein Terebinth, deren Blatter welken, und y ein Garten, DMS und Wassam Angelt. 31. Der Stock word zus under werden und sein work zu einem Funken, bade werden zusammen verbrennen und niemand word loschen konnen.